Ja, herzlich willkommen zur Phase 3. 2. Nee, 3. Ach so. Vielleicht kriegen wir es ja heute hin, über die Debatte hinaus einen Begriff zu definieren. Bei der Endpodiumsdiskussion. Bis dahin muss uns nochmal Phase 2 erklären, sozusagen das Antifa-Debatten-Theorieorgan für viele, für uns heute auch. Wie ist denn jetzt sozusagen man zu diesem ganzen problematischen Feld eine Kritik am Islamismus zu formulieren, ohne gleichzeitig den deutschen Stammtisch Rassisten irgendwie Bälle zuzuspielen bzw. von denen Applaus zu bekommen, und wie man sich gegen das ganze Falsche irgendwie richten kann, inhaltlich kritisch, was vielleicht dann weiterführt in die Richtung, die wir die Phase haben. Jetzt bin ich auch hübsch. Ich gebe dir das Wort. Ja, also mein Name ist Christian. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Vorschusslorbeeren, ob ich die alle dann tatsächlich auch verdient habe, wird sich am Ende zeigen. Ich spreche hier für die Redaktion der Phase 2 in Leipzig. Für die Leute, die das Heft nicht kennen, Phase 2 existiert in mehreren Städten, in Berlin, Hamburg und Leipzig. Das macht die Diskussionsprozesse ein bisschen schwieriger. Wir sind hier eingeladen worden aufgrund eines Textes, der bei uns erschienen ist, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren, also schon vor längerer Zeit. Dann haben wir gedacht, das können wir nicht nochmal erzählen. Also wir müssen da nochmal nachdenken. Es wurde ein Diskussionspapier geschrieben und diskutiert, das ich euch vortragen werde, aber das eben mit der kleinen Einschränkung zu versehen ist, dass es eben hauptsächlich in Leipzig und ein bisschen in Berlin diskutiert wurde, so dass es vielleicht noch nicht ganz endgültig ist. Ich freue mich auch, euch endlich mal eine antideutsche Position auf dieser Konferenz präsentieren zu können, denn bisher wurden die ja eher so von der Seite beschimpft, solche Positionen. Von daher die Einladung zur Diskussion und dann die Kritik auch mal konkreter werden zu lassen. Und würde jetzt einsteigen mit dem, worum es hier eigentlich geht. Es soll eine große Moschee gebaut werden in Köln, und dazu sind jetzt mal so rein abstrakt gesehen eigentlich 3 Positionen möglich. Als linke oder linksradikale Gruppierung kann man sagen, das ist uns eigentlich total egal. Man könnte dafür sein oder man könnte dagegen sein. Die Zeiten, wo die erste Position, dass die Leute gesagt hätten, was geht uns das an, ja, damit haben wir doch nichts zu tun, dass die eigentlich die naheliegendste Position gewesen wäre, ist noch gar nicht so lange her. Allerdings hat sich mit den Anschlägen 9/11 auf New York und Washington dann doch etwas sehr stark verändert. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil auch die Linke in der BRD gemerkt hat, dass es beim Islamismus um etwas geht, was sie vielleicht durchaus doch selbst betrifft. Das ist nicht irgendwas, was sich im Iran abspielt oder in Saudi-Arabien oder Afghanistan. Also so Länder, wo man vielleicht mal durchreist, wenn es hochkommt, aber mit denen man eigentlich nicht so viel zu tun hat, die man sonst nur im Fernsehen auf Dreisat sieht. Zum anderen ist in Auseinandersetzung mit diesen Anschlägen, aber dann natürlich auch sofort der Krieg gegen Terror ausgerufen worden. Und der Rassismus hat ein neues Feld gefunden, ja, sein ureigenstes Feld, aber das jetzt eben auch mit Islamismus und islamistischen Positionierung begründet. Die Konsequenz aus all dem ist erstmal schwierig zu fassen. Was ganz klar ist für alle, es ist unmöglich, weiter diesen Standpunkt der Indifferenz einzunehmen. Das geht uns nichts an, damit haben wir nichts zu tun. Problematisch wird es aber dadurch, dass die 2 anderen Möglichkeiten sich ja gegenseitig ausschließen. Und dass auch die Gründe, warum die Indifferenz unmöglich geworden ist, also diese Gleichgültigkeit unmöglich geworden ist, in gegensätzliche Richtungen weisen. Die Auseinandersetzung mit dem Islamismus als etwas, das durchaus auch den Anspruch erhebt, die Länder, in denen wir leben, zu verändern und wo Anschläge jetzt auch durchaus, also mehrere schon durchgeführt worden sind, die weist in die Richtung, die Regression zu bekämpfen, wo immer sie ihr Haupt erhebt, also sehr kritisch zu sein gegenüber islamischen Gemeinden, wenn sie ihre Religion leben und verbreiten wollen. Die andere Richtung, die Auseinandersetzung mit einem erstarkten Rassismus, und dass der Rassismus sich auf dieses Feld stützt, scheint nun genau in die andere Richtung zu weisen, nämlich dass es da eine Gruppe gibt, die von der Mehrheitsgesellschaft unterdrückt, verfolgt wird, der immer mehr Rechte abgesprochen werden sollen, Rechte, die für Volksdeutsche ganz selbstverständlich sind, zum Beispiel die freie Religionsausübung, und dass sich deswegen schützend vor diese Gruppen zu stellen sei, bis hin dafür, dass man vielleicht sogar überlegen muss, ob man nicht, so wie es hier bei dieser Konferenz schon mehrfach gefordert worden ist, eben dieses Recht als Freiheitsrecht hochhalten sollte, das Recht der freien Religionsausübung, also dann letztendlich für Moscheebau zu sein. Aus all dem ergibt sich natürlich erstmal Diskussionsbedarf. Es hat sich daraus in den letzten Jahren viel Streit ergeben. Tischtücher wurden zerschnitten, Konferenzen ausgerichtet. Es wurden auch Heftschwerpunkte gefüllt, eher zu unser Gebiet. Und trotzdem schwelt die Diskussion weiter. Ich meine, das sieht man ja auch an dieser Konferenz und auch an dem Interesse, das sie findet. Ob ich jetzt in dieser Debatte, die es ja nun schon eine ganze Weile geht, tatsächlich etwas Neues sagen kann, das möchte ich fast bezweifeln. Es ist auch auf dieser Konferenz schon sehr viel gesagt worden von dem, was ich jetzt nochmal sagen werde, zwangsläufig. Vielleicht ist es aber ganz gut, manche Argumente nochmal zu sortieren und stärker in den Zusammenhang miteinander zu bringen. Ich will anfangen mit dem Begriff der Islamophobie, von dem ich dachte, dass er hier präsenter wäre, der aber offensichtlich ja ersetzt worden ist durch den Begriff des antimuslimischen Rassismus. Ich spreche viel über Islamophobie, aber vieles von dem, was ich sage, gilt eben dann auch für den Begriff des antimuslimischen Rassismus. Und die grundlegende These, mit der ich anfangen möchte, ist, dass beide Begriffe der Verschleierung sind. Sie verschleiern zum einen den Rassismus, den es tatsächlich gibt, und zum anderen diskreditieren sie eine Islamkritik, die aber nicht als Diskreditierung oder Auseinandersetzung mit der Islamkritik dann verstanden wird, sondern eben unter solchen Überschriften verunmöglicht werden soll. Der Islam als Religion und Kultur, davon ist grundlegend auszugehen, ist ein soziales Phänomen. Das heißt, die Menschen können ihn verschieden behandeln, sich verschieden dazu verhalten. Da gibt es zum einen diese pseudo-traditionellen Auslegungen des Islamismus. Es gibt die Möglichkeit, Liberalisierungen anzustreben, Reformen anzustreben. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze einfach aufzugeben und sein zu lassen. Wenn wir von Rassismus sprechen, dann geht es darum, dass Menschen die Möglichkeiten des Verhaltens zum Islam, wie ich sie aufgezeigt habe, abgesprochen werden. Ein gutes Beispiel dafür, wie das passiert, ist zum Beispiel der Film, der holländische Film Fitna. Dort wird sehr viel erzählt über den Islam. Es werden Hassprediger gezeigt, es wird ihr Verhältnis zur westlichen Welt, zu Ungläubigen, zu Schwulen und Lesben und so weiter werden gezeigt. Aber am Ende dieses Filmes werden dann Grafiken gezeigt, wo gezeigt wird, wie die Zahl der Einwanderer ansteigt aus islamischen Ländern, wie die Geburtenzahlen ansteigen. Und dort wird dann plötzlich ein Bild der Überfremdung aufgemacht. Und diese Überfremdung wird mit dieser Kritik, die vorher geäußert wurde, in Zusammenhang gebracht. Das bedeutet, dass den Leuten, wenn sie aus islamischen Ländern einwandern oder aus Familien stammen, die eingewandert sind, abgesprochen wird, dass sie sich in den verschiedenen Arten und Weisen, also eben auch kritisch zum Islam verhalten können. Rassismus richtet sich also gegen Leute als Fremde. Wenn dann Städte gefordert werden, die islamfrei sind, dann meint es letztendlich, sie sollen araberfrei sein, sie sollen marokkanerfrei sein, sie sollen algerierfrei sein und so weiter. Und auch bei all dem geht es natürlich nicht darum, was die Leute für einen Pass in der Tasche haben, sondern es geht um Zuschreibungen ihrer Herkunft, die als unveränderlich angesehen wird. Und selbst wenn diese Herkunft nur kulturell definiert wird. Davon zu unterscheiden, von einem derartigen Rassismus, ist aber die Kritik am Islam. Kritik am Islam richtet sich gegen einen Glauben, sie richtet sich gegen Überzeugungen und sie richtet sich gegen Handlungen, die aus solchen Überzeugungen folgen. Das heißt nicht, dass solche Kritik immer richtig sein muss. Die kann richtig sein, die kann falsch sein, die kann auf Vermittlung angelegt sein oder auf Überspitzung und Zuspitzung. All das macht sie aber noch nicht zum Rassismus, selbst wenn sie falsch ist, wenn sie zuspitzend ist, wenn sie polemisierend ist. Und das, was meine These ist, ist, dass Begriffe wie Islamophobie und antimuslimischer Rassismus sich nicht in erster Linie gegen den Rassismus richten, sondern dass sie darauf zielen, solche Kritik zu verhindern, und zwar insgesamt. Ein Beispiel für das, was ich meine, wieder ein Film, wieder aus den Niederlanden, der bekannte Film von Theo van Gogh und Ayan Hirsi Ali, Submission. Das wäre für mich ein Beispiel für Islamkritik. Es ist kein rassistischer Film. Der Film ist provozierend, vor allen Dingen für irgendwie Leute, die traditionell islamgläubig sind. Die finden es provozierend, wenn auf eine nackte Frauenhaut Koranverse geschrieben werden. Es mag sie sogar schockieren, aber das alles macht noch nicht Rassismus aus. Und auch das, was im Film kritisiert wird, da geht es um Vergewaltigung, da geht es um Folterung, da geht es um Mord an Frauen, dass all das auch in nicht-muslimischen Familien vorkommt und dort sogar geduldet wird. All das ist nicht der rassistische Aspekt, das macht keinen Rassismus aus dem Film. Dass es so etwas gibt, leugnet der Film überhaupt nicht. Auch dass es das in nicht-muslimischen Familien gibt, leugnet der Film gar nicht. Er versucht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem, was passiert und wie es begründet wird. Und diese Gründe werden im Koran gefunden, beziehungsweise in der Auslegung des Korans. Und dass das unter dem Begriff Islamophobie beziehungsweise antimuslimischer Rassismus zurückgewiesen wird, zeigt erneut den verschleiernden Charakter dieser Begriffe. Was ich also sagen will, es gibt so etwas wie Furcht und Hass auf den Islam als Kultur und als Religion. Aber das ist etwas anderes als Rassismus. Nun gibt es aber Leute, die sagen, okay, das stimmt. Es handelt sich bei Islamophobie um etwas vollkommen anderes als Rassismus. Es ist eher so ein eigenes Unterdrückungsverhältnis, ein eigenes ideologisches Verhältnis, das nämlich von der Angst geprägt ist, dass der Islam die Weltherrschaft ergreifen würde. Und so wie den Juden im Antisemitismus unterstellt wird, dass sie nach der Weltherrschaft streben, so haben wir es auch hier mit einem besonderen ideologischen Verhältnis zu tun. Ich will zu dem Vergleich nur kurz etwas sagen. Denn es gibt viele Gründe dafür, warum er hinkt. Zum einen geht es um die Ängste und Vorwürfe, die im Antisemitismus gemacht werden und die in der Kritik des Islam gemacht werden. Im Antisemitismus wird Jüdinnen und Juden, der Judenheit als Gesamtheit, die Verantwortung für die Moderne und für ihre Entwicklung und Auswirkungen gegeben. Ja, da geht es um sowas wie die Konsequenzen der Herrschaft des Kapitals oder des abstrakten Werts, die werden einer Gruppe zugeschrieben. In der Islamkritik so etwas nicht zu finden. Wenn dort Vorwürfe gemacht werden, dann geht es eher um den Ausstieg aus der Moderne. Im Antisemitismus wird von einer untergründigen Kraft gesprochen, die sich in allen möglichen Erscheinungen der Moderne zeigen kann. Im Liberalismus, in kommunistischen Bewegungen, überall sind Juden schuld und haben die Juden ihre Finger drin. Im politischen Islamismus, wenn der politische Islamismus kritisiert wird als eine politische Bewegung, dann handelt es sich um eine klar erkennbare Bewegung. Dieser Unterschied hat auch Konsequenzen in organisatorischer Hinsicht. Als der Antisemitismus immer stärker wurde in Europa, hing das auch damit zusammen, dass die jüdischen Gemeinden wie nationale Minderheiten in den neu entstandenen Nationalstaaten am Anfang des 20. Jahrhunderts, die aus der Auflösung der Kaiserreiche gefolgt sind, betrachtet wurden. Und die nationalen Minderheiten waren für diese neu entstandenen Staaten tatsächlich ein Problem, weil die nämlich Beziehungen zu ihrem Mutterland hatten und über diese Beziehungen zu ihrem Mutterland durchaus auch in innenpolitischen Zusammenhängen destabilisierend wirken konnten. Die jüdischen Gemeinden wurden nun im Antisemitismus genauso behandelt wie nationale Minderheiten. Dass ihnen dieses Mutterland, dieses nationale Projekt, dieser Staat, der ihren Ansprüchen Wirksamkeit verlieh, fehlte, wurde nicht etwa als ein besonderer Mangel begriffen, ja, der sie vielleicht ihnen einen anderen, der es notwendig gemacht hätte, ihnen einen anderen Status zu geben, sondern es wurde das Fehlen durch eine projektive höhere Kraft, also es wurde projiziert, dass es eine höhere Kraft geben müsste, die überhaupt die Einheit der Judenheit über so lange Zeit gewährleisten können. Deswegen kommt es dann zu Verschwörungstheorien, es werden untergründige Mächte angenommen. Wenn wir jetzt vom Islam reden, dann ist es dort eine ganz andere Situation. Natürlich lassen sich die Protagonisten und Protagonistinnen der Islamisierung weltweit relativ klar benennen. Es ist Saudi-Arabien, das eine und vor allen Dingen seine Version des Islams weltweit protegiert, unterstützt, finanziert und durchsetzen will. Oder es ist eben der Iran, der die Parteien Gottes in verschiedenen Regionen unterstützt. Was von denen ausgeht, ist ein politisches Projekt. Und sich gegen dieses politische Projekt zu wenden, ja? Und ich rede nicht nur vom Islamismus, ja? Ich rede auch vom Islam in seinen konkreten, existierenden, derzeit dominanten Formen weltweit. Sich gegen dieses politische Projekt zu richten, ist eine politische Haltung und kein Wahn, keine Phobie. Natürlich, und das muss erwähnt werden an dieser Stelle, gibt es in dieser Debatte um das politische Projekt Islam Alarmismus. Es gibt Übertreibungen, ja? Manchmal mit dem Eindruck, die Türken stehen vor Wien. Aber zum einen ist Alarmismus nichts, was politischen Debatten insgesamt fremd wäre. Ja? Ganz viele Debatten sind davon geprägt gewesen und sind es auch immer noch, dass Gefahren übertrieben werden, ja? Dass Entwicklungen zugespitzt werden und so weiter. Und sicher mag es auch einzelne Personen geben, ja, die aus diesen politischen Auseinandersetzungen in Warnsysteme verfallen, ja, die dann wirklich irgendwie Angst haben, die unbegründet ist. Aber wir reden hier nicht von den psychotischen Problemen einzelner Personen. Wir reden von einer politischen Debatte. Und in der politischen Debatte, in die Begriffe wie Islamophobie und antimuslimischer Rassismus eingefügt werden, ist das eben gerade nicht kennzeichnend. Meine Konsequenz aus all dem ist also zu sagen, wir müssen unterscheiden zwischen der Kritik des Islams auf der einen Seite und Rassismus auf der anderen Seite. Und für den Rassismus ist Rassismus tatsächlich dann auch die genauere Bezeichnung. Ich will es in einem Beispiel verdeutlichen, das ich kurz finden, nämlich Ralf Giordano. Wurde heute schon mal zitiert, also in der Arbeitsgruppe, wo ich war zumindest. Aber ich habe andere Zitate, glücklicherweise. Ralf Giordano versucht einerseits, in seiner Kritik am Islam den Rassismus zu vermeiden. Er sagt dann solche Sätze wie, ich zitiere ihn, ich jedenfalls stehe an der Seite aller säkularisierten Muslimas und Muslime, die mit Reform den Weg zu einer Integration freimachen wollen, die diesen Namen verdient. Ein Ziel, von dem wir noch weit entfernt sind. Ja, das ist eine politische Auseinandersetzung. Er sagt, es gibt politische Gruppen, die haben bestimmte Vorstellungen, wie die Gesellschaft organisiert werden soll. Das sind nicht meine, die lehne ich ab, die lehne ich aus tiefster Überzeugung ab. Aber das ist nicht festgeschrieben an Personen. Ne? Das sind Überzeugungen, die können sich ändern. Und Leute, die meine Überzeugung haben, ist mir egal, wo die herkommen. Ja? Ist mir auch egal, aus welcher religiösen Tradition, in welcher religiösen Tradition die aufgezogen worden sind. Mit denen solidarisiere ich mich, mit denen habe ich ein gemeinsames Projekt, das finde ich richtig. Da hat Ralf Giordano noch viel mehr gesagt. Ja? Eines von den Sachen, die er gesagt hat, zitiere ich jetzt. Ein solches Großprojekt, die Moschee, ein solches Großprojekt wird hier mitten in Köln errichtet als Religionsausdruck einer fremden Kultur. Und die Bevölkerung wird überhaupt nicht gefragt, ob sie damit einverstanden ist. Naja, fremd zu sein oder auch die fehlende Integration, die Giordano beklagt, sind nun überhaupt keine legitimen Gründe einer Kritik am Islam. Noch schlimmer ist natürlich, was in dem Zitat zum Ausdruck kommt, diese Konstruktion einer Bevölkerung, die wirklich hierher gehört. Ja? Die, die eine Moschee bauen wollen, das ist egal, ob die hier geboren worden sind, ja? Oder seit 20 Jahren hier leben. Das sind Fremde. Und dann gibt es da noch die eigentliche Bevölkerung der Stadt Köln, die hätte gefragt werden müssen. Und das ist natürlich ganz billiger, völkischer, volksdeutscher Rassismus, wie wir ihn kennen. Hier ist aber zu unterscheiden, ja? Es ist zu unterscheiden, auch hier, zwischen diesen rassistischen Komponenten, zu deren Kritik ja schon relativ viel gesagt worden ist, auch bei dieser Konferenz, und zur Kritik am Islam, die deswegen trotzdem immer noch berechtigt sein kann. Dass es aber diese Vermischungen gibt, ja? Dass eine Person beides sagen kann, ja? Eine richtige Kritik am Islam und rassistische Äußerungen machen kann, führt dazu, dass oft das Gefühl vorherrscht, naja, vielleicht ist es doch eher ein Feld der Rassistinnen und Rassisten, das denen zu überlassen wäre. Die Welt ist allerdings nicht so einfach und auch den Gegnerinnen der Islamkritik ist vorzuwerfen, dass sie häufig in Rassismus verfallen. Dieser Rassismus nimmt eine andere Form an. Es ist die Form, den Leuten, die Islam als Kultur vertreten, die Islamismus als politisches Ziel vertreten, die dann eine politische Bewegung draus machen, dass man denen die Kritik an ihren Vorstellungen, an ihren politischen Zielen ermäßigt. Man sagt, ihr seid Opfer. Und da ihr Opfer seid, da ist es nicht so wichtig, was ihr glaubt. Ihr müsst beschützt werden. Ja? Das ist paternalistischer Rassismus, der den Leuten genau das abspricht, was eine antirassistische Position wäre, nämlich sie ernst zu nehmen, und zwar sie ernst zu nehmen als politische Subjekte, mit denen die politische Auseinandersetzung auch geführt werden muss, über das, was sie wollen und was sie vertreten. Dass es damit nicht so weit her ist, zeigen schon die Argumente, die dann auch ins Feld geführt werden, dafür, dass islamistische Positionen, dass konservative islamische Positionen, dass überhaupt ein Rückzug auf Religion stattfindet. Da wird gesagt, das wäre ein sozialer Konflikt, der in der Gesellschaft da ist. Die soziale Schlechterstellung, die führt dazu, dass die Menschen plötzlich sich selbst kulturalisieren, dass sie solche Haltungen einnehmen, dass sie in ihrer Verzweiflung plötzlich zum Islamismus tendieren oder auch nur zum Islam tendieren. Dieses Argument, man muss es nur mal übertragen auf andere Situationen. Das ist dasselbe Argument, das wir schon kennen aus der Debatte um Nazis. Warum sind Nazis Nazis geworden? Das ist alles nur ein soziales Problem. Sie haben Angst vor Arbeitslosigkeit. Sie sind von Arbeitslosigkeit bedroht. Das sind alberne Argumente. Wie immer, wie schlecht auch immer die soziale Situation einer Person ist. Es ist kein Grund dafür, dass man ihr absprechen kann, dass sie dafür verantwortlich ist, wenn sie in Regression verfällt, wenn sie sich regressiven, menschenverachtenden, rückwärtsgerannten Ideologien zuwendet, um damit ihre Situation sich zu erklären. Daran ist Kritik zu üben, und diese Kritik zu üben ist auch die Aufgabe der Linken. Es geht also darum, auch Leuten, die rassistisch diskriminiert werden, zuzuschreiben, dass sie verantwortlich sind und die freie Wahl haben, welche Ideologien sie annehmen und welche sie ablehnen. Ich meine, dass sie diese Wahl haben, ist offensichtlich, weil in den Gesellschaften, nicht nur in den westlichen Gesellschaften, ja, auch in den Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens sind andere Ideen bekannt. Es gibt Leute, die entscheiden sich dafür, Kommunistinnen oder Kommunisten zu werden, und es gibt eben Leute, die entscheiden sich für die Religion. Wenn ich jetzt so ein starkes Gewicht auf die freie Wahl lege, die die Einzelnen haben, dann hat dieses Argument eine Tendenz, relativ schnell wieder absurd zu werden. Ich denke an solche Phänomene wie die sogenannten Ehrenmorde, an Zwangsheiraten, oder ich denke auch nur an die auf Züchtigkeit bedachte Kopftuchordnung im türkischen Supermarkt, wo Kassiererinnen eben dann mit Kopftuch nur zu sehen sind. Gestern, als ich hier aus dem Gelände rausgegangen bin, ist mir eine Frau begegnet, die hatte eine Burka an. Diese Frau hat demonstriert durch das Tragen der Burka. Sie hat demonstriert für ein Weltbild, das anzugreifen, das noch nicht mal einer linken Position bedarf. Eine Burka zu tragen, ist kein persönlicher Kleidungsstil. Eine Burka zu tragen, ist Ausdruck für eine Überzeugung, für eine Interpretation des Islams, die reaktionärer sonst sein könnte. Die Abwehr sexueller Selbstbestimmung, und das bezieht sich nicht nur auf muslimische Frauen, sondern eben auch auf Lesben und Schwule, die mit Angriffen rechnen müssen. Und zu solchen Angriffen ist es ja tatsächlich auch schon gekommen. Also ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber in Berlin hat es das auf jeden Fall schon gegeben, dass es solche Angriffe gab. Ist nur ein Ausdruck von diesem reaktionären Weltbild. Und es zeigt zugleich, dieser eine Ausdruck zeigt zugleich, dass es nicht darum geht, dass Leute privat ihren Glauben leben wollen, sondern es erstreckt sich auf andere Personen. Andere Personen, die demselben Kulturkreis zugeordnet werden, von den Leuten, die so eine Überzeugung haben, aber eben auch tendenziell auf die ganze Welt. Die Frau in ihrer Burka steht also für eine Kultur des Zwangs, der sich dann eben auch auf die bereits erwähnten Kassiererinnen zum Beispiel erstreckt. Das bedeutet nicht, dass sie den Zwang alleine ausübt. Ja? Sicher gibt es Männer, die diesen Zwang auch ausüben. Aber sie ist auch nicht nur ein Kleiderständer für die Überzeugungen dieser sie unterdrückenden Männer, deren Existenz ich, wie gesagt, gar nicht bestreiten will. Auch Frauen selbst üben aktiv den Zwang zur Sittenkonformität aus. Das geht dann von Denunziationen bis hin zu vollzogenen Verstümmelungen. Und wenn wir über das Kopftuchverbot reden, und also das Kopftuchverbot in Schulen, und dort irgendwie einen rationalen Kern in dieser Debatte sehen wollen, dann hängt es eben mit solchen Zwangszusammenhängen zusammen. Oder es sollte zumindest damit zusammenhängen, weil es auch viele andere Gründe für solche Debatten gibt. Jetzt habe ich also gestern diese Frau gesehen, ja, und aus meiner Antifa-Sozialisation, die ich noch genossen habe, was hätte näher gelegen, als ihr zu sagen, dass so etwas in der Öffentlichkeit unerwünscht ist. Ja? Darauf zu drängen, dass so etwas aus dem öffentlichen Bild verschwindet, sie anzugreifen. Für Antifas sollte das eigentlich nicht unverständlich sein. Ja? Selbst angedeutete Nazi-Symbole sind Grund zum Eingreifen. Zu sagen, ihr habt ja nichts zu suchen, solange ihr so rumlauft, gehört ihr nicht in die Öffentlichkeit. Ja, das müsste überzeugend sein. Wenn nicht, Und das mit Sicherheit zu Recht. Bei einem Gutteil derer, die Kopftuch oder Verschleierung tragen, nicht angenommen werden könnte, dass ihren Entscheidungen auch Zwang von außen, von der Familie, von der Gemeinde oder im Supermarkt dann eben von den Chefs zugrunde liegt. Es gab eine Zeit, da solchen Problemen, ja, solchen Widersprüchen mit einem Gregorismus begegnet wurden. So erklärt etwa Doris Lessing als Feministin Anfang der 70er Jahre, dass sie überhaupt kein Mitleid mit Frauen empfinden könnte, die von ihren Männern geschlagen, schimpft oder anders irgendwie missbraucht werden würden. Denn schließlich hätten sie sich diese Männer ausgesucht und in Zeiten wie diesen, also Anfang der 70er Jahre, wären sie damit auch einen guten Teil auch selber schuld. Die Idee, die in einer solchen Argumentation stand, war augenscheinlich, die Frauen dazu zu zwingen, selbst Subjekte zu werden. Anstatt sie einfach nur auf ihren Opferstatus zu reduzieren, sollte es darum gehen, sie aus dem Status zu erlösen, indem sie immer auf Gnade, ja, auf das Gutmeinen von Männern angewiesen wären. Andererseits, und das ist für uns heute natürlich auch augenscheinlich, ist in diesem Rigorismus natürlich auch ein großer Teil Ignoranz vorhanden. Es geht nicht um die realen Unterschiede, die es zwischen formalen und tatsächlichen Möglichkeiten gibt. Bestehende Abhängigkeiten werden überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und so wirkt das Argument letztlich auch sehr unbarmherzig. Die Debatten, die es um Kopftuch und Verschleierung gibt, nehmen in der Auseinandersetzung mit dem politischen Islam aber nicht nur wegen dieser Ambivalenz einen so breiten Raum an. Das hat auch was damit zu tun, dass die Kleidungsvorschriften symbolisch derartig aufgeladen sind. Durch Kopftuch oder durch eine Burka werden jenseits von rassistischen Möglichkeiten der Identifikation plötzlich in der Öffentlichkeit muslimische Positionen sichtbar. Diese muslimischen Positionen gibt es natürlich auch unabhängig davon, aber so wie die öffentliche Mehrheit, so fühlt sich auch eben die Linke in der BRD davon in der Regel nicht betroffen. Denn abgesehen von dem, was ich schon zitiert habe, ganz am Anfang meines Vortrags, also weltweiten Anschlägen, bleiben die meisten Wirkungen einer Islamisierung, zumindest eines Teils der Gesellschaft, in den Privatsphären von anderen verborgen. Deshalb gibt es dann eben auch die Auseinandersetzung um die Moscheen, weil auch diese Moscheen symbolische Orte sind, an denen sich Auseinandersetzungen mit dem Islam überhaupt erstmal kristallisiert. Durch den Bezug auf den Feminismus aber, der in diesen Kopftuch- und Verschleierungsdebatten mitwirkt, wird die Grenze zwischen politischen und privaten in Frage gestellt, die durch die symbolische, also durch diese symbolischen Orte immer noch aufrechterhalten wird. Und von daher ist auch der Bezug auf den Feminismus in der Auseinandersetzung mit Islam und Islamismus im Westen nicht zufällig. Wenn jetzt gegen diese Infragestellung der Grenze zwischen Privaten und Öffentlichen, zum Beispiel das ums ganze Bündnis in seinem Aufruf zu den Gegenaktivitäten in 14 Tagen schreibt, ich zitiere, eine Linke, die es nicht schafft, zwischen Moslems, die wie Christen oder Hindus, in der Regel bloß kritikwürdig religiöse sind, und Islamistinnen als den Akteurinnen einer extrem regressiven politischen Bewegung zu unterscheiden, ist Teil des Problems. Wenn er das ums ganze Bündnis so etwas schreibt, dann plädiert es für eine Einhaltung einer Grenze, und zwar der liberalen Grenze zwischen privat und öffentlich als Sphären. Nun kann es durchaus sein, dass einzelne muslimische Gläubige diese Trennung auch für sich in Anspruch nehmen. im Islam als Religion, und damit komme ich zum Thema, warum ich diese Trennung, die hier immer eingefordert wird auf der Konferenz zwischen Islamismus und Islam, nicht mitmachen will, warum ich dagegen argumentieren will. Im Islam als Religion ist diese Trennung alles andere als durchgesetzt. Und deshalb sind dann auch die Wechselwirkungen zwischen Islam als Kultur, als Religion und Islamismus als politischer Bewegung so stark und unmittelbar. Mit dem Islam geht der Anspruch einher, dass die religiösen Überzeugungen politisch und rechtlich auch durchgesetzt werden. Aus einem politischen Feld aber einfach nur einen Teil isolieren zu wollen, obwohl es da gar keine klare Abgrenzung gibt, ist rein politisch gesehen Unsinn. Was uns das Ganze also fordert, ja, diese Grenze zwischen Islamismus und Islam, zwischen privat und öffentlich, mag juristisch stimmen. Und es stimmt auch, dass man nicht sagen kann, die Religion sei das Problem oder der Islam sei das Problem. Aber wovon wir hier reden sollten zumindest und oft genug nicht geredet haben, ist nicht die abstrakte Religion als Ganze. Ja? Es ist auch nicht der Islam, wie man ihn sich vorstellen kann, wie er sein könnte, sondern es geht um konkrete politische Strömungen in ihrem dominanten, wie sie konkret dominant zurzeit existieren. Und dann ist die Trennung von Privatem und Öffentlichem, die eingefordert wird, bezogen auf den Islam, höchst problematisch. Denn der Gedanke der religiösen Toleranz, der im Hintergrund steht, und es ist hier auch auf Podien viel Unsinn darüber gesagt worden, wie das zustande kam, dass Religionsfreiheit in den westlichen Gesellschaften herrscht. Dieser Gedanke der religiösen Toleranz funktioniert nur in säkularen Gesellschaften. In denen muss nämlich ohnehin klar sein, damit es funktionieren kann, dass der religiöse Anspruch auf Geltung seiner Normen und Werte sich politisch begründen und durchsetzen muss. Wenn wir uns wirklich die Idee des Toleranzgedankens in Europa angucken, dann lässt sich das nochmal nachvollziehen. Solange die Kirchen noch als unabänderlicher Bestandteil der Staatsgewalt angesehen wurden, bezog sich die religiöse Toleranz nur auf private Einstellungen. Ja? Mit Gott allein, da kann der Gläubige irgendwie sagen, was er will. Sobald es um öffentliche Bekundungen ging, selbst um Gottesdienste, ja? Weil es um öffentliche Bekundungen gibt, gab es eine Staatsreligion. Und mit dieser Staatsreligion musste konform gegangen werden in öffentlichen Bekundungen. Erst als es zur weitgehenden Trennung zwischen Religion und Herrschaft kam, das heißt, als es zu einer Privatisierung auch der öffentlichen Ausübung von Religion kam, erweiterte sich dann die Liberalität bezüglich Religion und des Religiösen insgesamt. Das hat aber zur Konsequenz, ja, dass Familienangehörige auch in Kauf nehmen müssen, wenn Leute aus einer Familie plötzlich der Religion abtrünnig werden oder andere Religionen annehmen oder andere Ausprägungen anstreben. Wo wie im Islamismus oder eben auch in der islamischen Kultur in ihren dominanten Teilen insgesamt solche Grenzen nicht anerkannt werden, ist damit die Voraussetzung religiöser Toleranz nicht gegeben. Und als sie im Christentum noch nicht gegeben war, war es im Übrigen nicht zuletzt die Linke, die vehement gegen religiöse Toleranz auftrat. Also es war die Linke, die gegen Kirchen vorging, die Priesterinnen und die Priester angegriffen hat, Nonnen angegriffen hat, Kloster angegriffen hat und so weiter. Und gerade in den konservativ-katholischen Milieus ist die Zeit noch gar nicht so lange her, wo es gegen den Papst zu sein und gegen seine Vasallen hier noch wirklich dringlich erschien, den Leuten aus ihren Erfahrungen heraus. Dass heute der Kampf gegen christlichen Fundamentalismus, und ich spreche von der BRD, ja, so wenig dringlich erscheint, hat etwas mit der veränderten Lage zu tun. Insofern unterscheiden sich dann auch Kardinäle, Mönche, Nonnen von den Trägerinnen der Burka, die ich gestern gesehen habe. Die Religion, die sie vertreten, hat sich mit ihrer institutionellen Zuweisung in einen besonderen Teil der säkularen Gesellschaft abgefunden. Und deshalb erscheint mir sogar das Innenministerium, Bundesinnenministerium, noch konsequenter zu sein als das ums ganze Bündnis. Weil dort zumindest gefordert wird, ja, dass die säkulare Grundordnung anerkannt wird und dass die Grundlage jeder Auseinandersetzung bei den Integrationsgipfeln sein soll. Zugleich ist aber auch beim Bundesinnenministerium zu verzeichnen, dass dort eine Stärkung des Islams betrieben wird. Der Islam soll aus den Hinterhöfen geholt werden und in den Schulen soll er auch noch Platz finden. Die Idee, die dahinter steht, ist ganz ähnlich wie die Idee von ums Ganze. Wenn der Islam aus den Hinterhöfen geholt wird, dann kommt er auf die politische Bühne. Er spricht öffentlich und dort ist er kontrollier- und kritisierbar. Er soll in die öffentliche Sphäre dann kommen und dort kann ihm sein Platz zugewiesen werden und durchgesetzt werden. Gleichzeitig werden eben von offizieller Seite mit solcher Unterstützung islamischer Gruppen Strategien der Unterwanderung verbunden. Auf behördlicher Seite, aber auch in intellektuellen Diskursen im Surkamp Verlag oder auf perlentaucher.de wird dann diskutiert, wie denn ein Islam, der angemessen ist und sich gut in die Gesellschaft einfügt, konstruiert werden könnte und wie wir dazu beitragen könnten, dass es ihm besser geht. Aber abgesehen vom Paternalismus, der zwangsläufig in solchen Debatten mitschwingt, sie gehen trotzdem mit einer Stärkung islamischer Strömungen einher, weil jetzt plötzlich mit dem Islam der Dialog gesucht wird. Warum es aber für Leute, die der Religion gar nicht anhängen, geboten sein sollte, sich mit innerreligiösen Reformen auseinanderzusetzen, bleibt mir zumindest ein Rätsel. Ja, ich habe schon sehr lange gesprochen und will nochmal auf den Anfang zurückkommen. Was bedeutet das nun eigentlich alles für die Alternative einer linken Positionierung, wenn es um die Errichtung eines islamischen Zentrums geht? In der Konsequenz möchte ich sagen, es kann für die Linke in der BRD nicht darum gehen, die aktuell unsinnige Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus mitzumachen. Denn wo finden sich die maßgeblichen islamischen Gruppierungen, die dem Islamismus aus linker Sicht zu überlegen sind? Saudi-Arabien, die Al-Qaida bekämpfen, oder Nigeria, wo Scharia-Gerichte Tod durch Steinigung verhängen? Es kann der Linken also nicht darum gehen, die schon einmal zur Selbstverständlichkeit gewordene Zurückweisung der Religion zugunsten von Kampagnen für Moscheebauten aufzugeben, nur weil diese von Rassistinnen mit rassistischen Motiven verhindert werden sollen. Das heißt nun aber nicht, dass aus dem Feld, wo ein Übel, Rassismus, auf das andere, Islam und Islamismus trifft, dass dort das Handeln unmöglich wäre. Wie immer in solchen politischen Situationen ist dann eine Entscheidung zu treffen, welches Übel gerade überwiegt, gegen welches sich stärker zu richten ist. Nun ist der Rassismus aber eine politische Ausdrucksform, gegen die zu mobilisieren für Linke kein Problem ist. Da kennt man die Argumentationsmuster, da kennt man die Gegnerin, da weiß man, worauf man sich bezieht, da weiß man, wie man mobilisieren muss, da wissen wir genau, was zu tun ist. Die Auseinandersetzung mit dem Islamismus, mit dem Islam, ist dagegen ein relativ neues Feld. Es ist verquickt mit rassistischen Argumentationen, es ist schwierig, es erscheint als vermiedenes Gelände. Daraus allein schon zu schlussfolgern, weil es leichter ist, weil es einfacher ist, weil es weniger problematisch ist, dass immer gegen Rassismus zu mobilisieren wäre, dass das immer das größere Übel ist, ist aber falsch. Das wäre gerade keine politische Analyse. Ich möchte ganz am Schluss nochmal 6 Thesen nennen, die aus all dem deutlich geworden sein sollten und die es mir wichtig wäre festzuhalten, auch für die Diskussion. Die erste These: Der Begriff der Islamophobie und auch der Begriff des anti-islamischen Rassismus ist für die politische Debatte untauglich. Die zweite These: Die Trennung von Islamismus bzw. politischem Islam und dem Islam als Religion gaukelt eine bestehende Trennung von politischer und privater Sphäre vor, die linken Emanzipationsstreben unangemessen ist. Dritte These: Die Auseinandersetzung mit islamischen Gesellschaftsmodellen ist als politische Auseinandersetzung zu führen, sind ernst zu nehmen als politische Projekte. Vierte These: Die Analyse der rassistischen Elemente in der Debatte des Islams um den Islam, der Debatte um den Islam bleibt trotzdem wichtig. Fünfte These: Reaktionäre Gruppen wegen ihrer rassistischen Diskriminierung in ihren politischen Zielen zu unterstützen, ist selber rassistisch. Und schließlich die sechste These, die sich daraus ergibt: Das Zurückscheuen vor einer Auseinandersetzung mit realen anti-emanzipatorischen Bewegungen. Bloß weil auf diesem Feld der Vorwurf des Rassismus droht, ist unakzeptabel. Die radikale Linke schreckt schließlich auch nicht vor einer Kritik des Kapitalismus zurück, nur weil die Nazis auch eine Kritik des Kapitalismus haben. Vielen Dank. Ja, ich denke, bei den ganzen Thesen, dass doch vielleicht einiges Neues in die Debatte jetzt eingebracht hat. Es gibt bestimmt hoffentlich große Nachfragen, Diskussionsbedarf. Vielleicht möchte sich ja das Bundesinnenministerium auch gleich zu Wort melden. Also du hast jetzt eigentlich die ganze Zeit davon gesprochen, dass du eine Kritik an der Kritik am Islam hast. Wir sind ja jetzt auf einem Kongress gegen den Kongress in 2 Wochen, an dem ja nun bekanntermaßen rechtsradikale Gruppen beteiligt sind. Und mich hätte vielmehr dann mal eine Alternative dazu interessiert. Du hast es am Ende eigentlich nur kurz angerissen, aber nicht beantwortet, wie man eben mit einer kritischen Debatte, also weil du ja schließlich die Debatte, die hier geführt wurde, kritisiert hast, dem was entgegensetzen kann. Oder ich muss davon ausgehen, dass du ausnahmsweise mal deren Position unterstützen kannst und das jetzt ein Plädoyer dafür war, sich dagegen nicht auszusprechen, weil sie mal was Kluges gesagt haben, indem sie sich irgendwie gegen den Islam aussprechen. Und deshalb frage ich mich so ein bisschen, was die Intention von deinem Vortrag war. Hier jetzt irgendwie zu sagen, dass das alles Quatsch ist, da was gegen zu machen. Und als zweites hatte ich noch den Punkt, dass du am Anfang gesagt hast, dass Islam und Islamismus voneinander trennt, das ist nicht richtig. Oder zumindest geht die Trennung, so wie sie hier aufgemacht, so nicht auf. Auf der anderen Seite aber gesagt hast, es kann kein Rassismus sein, weil der Islam eine Religion und eine Kultur ist, was voraussetzt, dass man eine Wahl hat. So. Ich finde, genau das ist eben der Punkt. Es gibt eben die Möglichkeit, Islam und Islamismus, oder nee, Islamismus nicht, das würde ich rauslassen, aber im Islam, den eben unterschiedlich zu füllen, also ob man jetzt der Religion folgt, ob man der ganzen Kultur, einer politischen Bewegung oder dem Islamismus als Terrororganisation folgt, sind erstmal Unterschiede und trotzdem hast du es am Ende gleichgesetzt. Und außerdem frage ich mich, wieso es nicht rassistisch ist, wenn man eine Kultur so kritisiert, also das heißt nicht, dass man keine Kultur kritisieren kann, aber die Definition ist mir nicht aufgegangen. Weil es gibt ja den Kulturrassismus und wenn ich das eben auf alle Menschen, die da leben, übertrage oder davon ausgehe, dass alle Menschen, die im Islam leben, eben so sind, wie ich mir das definiere, dann würde ich so schon sagen, dass das ein Kulturrassismus ist. Sammeln? Okay. Du hast es, ne? Jo, okay. Sag einfach. Also ich bin Sebastian von der Internationalen Bolschewistischen Tendenz und es gibt relativ vielen Punkten, wo ich widersprechen würde, aber ich möchte mir eine Sache rauspicken. Du hast eben davon gesprochen oder ein Bild quasi davon gesprochen, dass es in Deutschland eine großartige Trennung zwischen christlicher Kirche und deutschem Staat gäbe. Dem würde ich ganz klar widersprechen. Der deutsche Staat zieht irgendwie für die Kirchen die Kirchensteuer ein. Der deutsche Staat bezuschusst den Bau von Kirchen, auch von Moscheen. Der deutsche Staat, die Kirchen betreiben große Teile irgendwie der alten, Kranken- und Behindertenversorgung in Deutschland. In kirchlichen Betrieben ist es so, wenn man aus der Kirche austritt oder sich scheiden lässt, hat man ziemlich große Probleme und kann entlassen werden. Und wir erinnern uns vielleicht noch alle, oder ein anderes Beispiel, in deutschen Schulen gibt es Religionsunterricht. Und wenn du dann davon sprichst, dass irgendwie die christlichen Kirchen sich damit abgefunden hätten, dass quasi sie nur in der Privatsphäre irgendwie stattfinden, so würde ich dem ganz klar widersprechen und würde sagen, irgendwie, ja, Religion sollte Privatsache sein und es sollte eine vollständige Trennung von Staat und Kirche geben. Und man sollte, glaube ich, den Einfluss, den die Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland haben, irgendwie nicht unterbewerten. Weitere Nachfragen? Statements? Ich glaube, dann musst du erst mal antworten. Ja, muss ich wohl. Ich fange einfach von hinten an. Die Trennung zwischen Staat und Kirche. Natürlich gibt es all das, was du beschrieben hast. Ja? Aber worum es mir geht, ist die Frage, ob religiös begründete Normen einfach ohne weiteres in der Gesellschaft gelten können oder nicht. Ja? Also ob sie ohne weiteres gelten oder ob sie durch einen politischen Vermittlungsprozess in Kraft gesetzt werden müssen. Und das ist eben der Unterschied. Ja? Und das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich sage, aber es steht doch in der Bibel und deswegen hat es so zu sein. Ja? Viele im Katholizismus würden das wahrscheinlich gerne so haben, dass es so wäre. Aber so ist es nicht in den säkularen Gesellschaften. In säkularen Gesellschaften kann man sich entscheiden, will man zur Religion gehören, will man nicht dazu gehören. Und die politischen Debatten finden, da spielen die sicher eine Rolle. Ja? Auch die Kirchen äußern sich ja politisch und versuchen, politisch Einfluss zu gewinnen. Aber das ist eben vermittelt. Ja? Sie sind eine Gruppe. Sie haben nicht den Anspruch, unmittelbar regieren zu können. Und das ist der Unterschied, um den es mir ging, den es aufzumachen gilt. Ja, und den es auch festzuhalten gibt im Vergleich zu Staaten wie Saudi-Arabien oder dem Iran, wo es eben diese Trennung nicht mehr gibt. Und das ist das Ziel des politischen Islamismus, ja, als politisches Ziel, den Islam, ja, den Koran, die Scharia und so weiter, als Gesetz unmittelbar durchzusetzen. Das gilt, weil es von Gott gegeben ist. Und nicht, weil es rational ist, weil es sich begründet, weil es vielleicht Sinn hat, dass es einen Tag in der Woche gibt, an dem nicht alle Leute arbeiten gehen müssen und so weiter. Also was ja so Argumentationen sind, wie sie die Kirche für die Arbeitsfreiheit am Sonntag vorbringt. Aber da sieht man schon, da muss argumentativer Aufwand betrieben werden. Es wird nicht einfach gesagt, naja, am siebten Tag hat Gott geruht und hat gesagt, ihr sollt auch alle ruhen und deswegen ist das klar, sondern es wird gesagt, diese Kultur, die wir da haben und die sich religiös begründet hat, die hat einen Sinn und deswegen und so weiter und so fort. Also von daher jetzt diese Trennung zwischen Staat und Kirche wegzureden, ja, obwohl es diese Verbindungen gibt, das fände ich falsch. Ein Wort zum Kulturrassismus. Das Wort kultureller Rassismus hat ein bisschen eine Gefahr. Natürlich ist es so, dass es eine Modernisierung des Rassismus gegeben hat. Das ist ja hier schon oft erzählt worden. Dass es nicht einfach darum geht zu sagen, die Menschen, die da aus ihren Erdhäusern in Afrika kommen, ja, die können hier nicht leben, weil die sind biologisch minderwertig und das passt nicht. Der Kulturrassismus argumentiert anders. Er sagt, die sind da groß geworden in ihren Erdhütten, die sind daran gewöhnt, so zu leben. Wenn die jetzt plötzlich in dieser neuen Kultur leben, dann kommen die nicht zurecht. Das stiftet Verwirrung, das macht die unglücklich und macht uns unglücklich. Deswegen sollen die in Afrika bleiben. Er schreibt aber den Leuten ihre kulturelle Identität fest zu. Ja? Sie können sich nicht verändern. Deswegen ist es immer noch Rassismus. Auch wenn er eher mit kulturellen Beispielen argumentiert, als zu sagen, das ist eine genetische Sache. Das hat was mit Blut zu tun. Biologisch begründet. Und das ist der Unterschied zwischen biologischem Rassismus und Kulturrassismus. Davon zu unterscheiden ist aber, dass man sich damit auseinandersetzen kann, unter Umständen als Linke auch durchaus sollte, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn die Kultur? Was sind die kulturellen Werte, die vermittelt werden? Konkret, ja. Was für Ziele der Gesellschaftsformation und Ordnung, was für Freiheitsmöglichkeiten und so weiter werden dort gegeben und was wird genommen. Und da kann man natürlich auch zu negativen Einschätzungen kommen. Ja? Alles Mögliche kann man da negativ finden. Ja? Kann man hier Sachen negativ finden. Ja? Gerade in Deutschland gibt es eine starke Kultur, ja, in der es viel zu kritisieren gibt, Nationalstolz und so weiter. Also wir auch, ich meine, deswegen haben wir zum Beispiel so einen Namen wie Antideutsche. Ne? Das hängt eben damit zusammen, dass es da eine Kritik an Deutschland gibt, die politisch, ideologisch, kulturell auch begründet ist. Das ist aber noch was anderes, als jetzt die Leute rassisch festzuschreiben. Ja? Ich sage nicht, weil die Leute in Deutschland geboren sind, ja, müssen sie Nazis werden. Ja? Selbst wenn man in Sachsen geboren wird, ja? Das beliebte Beispiel auf dieser Konferenz, hat man noch gewisse Möglichkeiten. Ja? Sie sind eng, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt einen Ausweg. Und so ähnlich ist es dann eben auch mit der Frage, die du gestellt hast, gibt es im Islam nicht noch andere Möglichkeiten? Natürlich gibt es im Islam andere Möglichkeiten. Natürlich ist es vorstellbar, ja, dass der Islam eine ähnliche Rolle spielt in Gesellschaften wie das Christentum hier. Ja. Natürlich ist es vorstellbar, dass es da zu Transformationen, Entwicklungen und so weiter kommt. Ich rede nicht von dem, was vorstellbar ist. Worauf sich meine Kritik bezogen hat, worum es mir ging, ist zu sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, ja, dass es sowas gibt wie Islamismus, dass es sowas gibt wie ein Erstarken des konservativen Islam, dass es sowas gibt wie das, was von Saudi-Arabien protegiert wird, ja. Weltweit gibt es eine Zunahme auch an solchen Bewegungen. Ja? Auch ehemals linke Bewegungen oder ja, sowas wie oder eben nationale Befreiungsbewegungen, ja? Die zunehmend in so eine religiöse Richtung kommen. Ja? Seit Jahren ist das zu beobachten, damit es immer reaktionärer werden. Ja? Das ist die dominante Strömung, mit der sich auseinanderzusetzen gilt. Ja? Und das ist das, worum es mir geht. Und jetzt komme ich zu deiner ersten Frage, die dich wahrscheinlich auch am meisten interessiert. Habe ich jetzt mit all dem eigentlich gesagt, es ist ja absoluter Quatsch, in 14 Tagen auf die Straße zu gehen und dort gegen Le Pen und Vlaamsblok und wer da nicht alles noch kommt, gegen die alle zu demonstrieren. In der Tat, dazu habe ich nichts gesagt und ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt, also so lange, bis ich hier war und dann hier so gehört habe, wer da alles hinkommt und wer alles dagegen mobilisiert. Aber ich muss sagen, dass doch ein bisschen leichtfertig immer noch ja, damit umgegangen wird, wo man da eigentlich hin mobilisiert. Also nach dem, was ich hier gehört habe, ja, CDU, SPD, Grüne, DGB und so weiter mobilisieren dagegen. Unwillkürlich, mit dem wird man zusammen demonstrieren. Ich weiß nicht, ob am Ende, ja, natürlich sind es, ja, Nazis haben immer auf die Fresse verdient. Ja. Gar keine Frage. Ja. Aber eine politische Abwägung, was ist jetzt wichtiger, was ist richtig, müsste man vielleicht gegen diesen Konsens, der sich dort ausdrückt, ja, der dort gegen Ruckeln, Nazis und was es da alles gibt, ja, oder gegen Rechtspopulisten meinetwegen auch, dieser Konsens, der dagegen demonstriert, müsste man nicht eigentlich als radikale Linke was eher gegen den sagen. Ja? Weil er sich ja artikuliert, ja? Weil er ja klar ist, dass an diesem Tag die Nazis oder die Rechtspopulisten marginalisiert werden sollen. So eine Debatte habe ich ja gar nicht gehört. Und das vermisse ich. Ja? Da scheint es mir zu sein, da sagt man, ja, natürlich, wir müssen die realen Kräfteverhältnisse betrachten und gegeneinander abwägen. Und das war's schon. Und ich vermisse, dass es tatsächlich gemacht wird, dass es debattiert wird. Okay, jetzt gleich noch Fragen. Kurz dazu. Also zum Ersten ist diese Konferenz auch eine Art Statement zu dem, wie wir es häufig nennen, Nazis raus, Bündnis, wo keine Differenzen aufgemacht werden. Und ganz kurz dann zu Meligiorisch. Ich glaube, es ist auch noch nicht ausgemacht, ob die nicht auch eins auf die Fresse bekommen. Nimm erst hinten den dran, weil er nicht war, und dich direkt. Ja, als Bundesinnenministerium jetzt auch nochmal ein offizielles Statement dazu. Also dein, ich würde mit total vielem, was du gesagt hast, ja konform gehen. Allerdings hinken deine Kategorien, glaube ich, gewaltig. Und das drängt sich schon doch bei der ganz einfachen empirischen Frage auf, ab wann ist denn die fundamentalistische Strömung einer Religion derartig dominant? Ab 51%, 61%? Und was du beschrieben hast als die Problematik des konservativen Islam, heißt doch nur, dass es einen ganz großen islamistischen Anteil gibt und Saudi-Arabien eben ein islamistisch dominiertes Land ist. Und dann kann man sich darüber streiten, wie man diese Trennung jetzt aufmacht. Aber ich glaube, es ist ein großer Fehler, dieses letztendlich kulturelle Ticket nachzuvollziehen und diesen Unterschied zwischen Religion und politischer Bewegung aufzugeben. Und dass sich nicht damit auseinandergesetzt worden wäre, dass es diese Problematik von unterschiedlichen, eher schlechten Statements zu dieser Konferenz in Köln dann gibt, dass, da würde ich einfach uns auf unseren Aufruf verweisen. Guten Tag. Moment, warum das ganze Aufruf übrigens? Gibt ja noch einige andere. Also bei deiner Unterscheidung zwischen kulturellem und biologischem Rassismus hast du eigentlich quasi genau meinen Punkt gemacht, weil ich ja auch gesagt habe, ich will ja nicht sagen, dass man Kulturen nicht kritisieren kann. Aber indem du sagst, die Frau auf der Straße mit der Burka demonstriert für etwas, finde ich, tust du genau das. Also du stellst etwas fest, ohne ein Wort mit der Frau gewechselt zu haben. Und der Punkt ist natürlich, symbolisiert sie damit etwas. Aber und ich will auch nicht sagen, dass sie nicht theoretisch eine Wahl hat, aber es ist immer die Frage, erstmal ums Wissen, dass man eine Wahl hat, also überhaupt erstmal anzufangen, seine eigene Kultur in Frage zu stellen. Ich würde sagen, dass das auch einfach etwas voraussetzt, was auch eindeutig ein Luxus ist, also sich seiner eigenen Wahl bewusst zu sein. Und auf der anderen Seite ist es doch auch eine Form von Vergesellschaftung. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass es theoretisch möglich ist, etwas zu ändern oder zu wählen. Aber, und das hast du nur in einem Nebensatz erwähnt, der aber für deine Analyse keine Konsequenz hatte, meiner Meinung nach aber ganz enorm wichtig ist, Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnisse, in denen sie sich befindet. Und darüber einer Frau oder zu sagen, eigentlich müsste ich als Antifa diese Frau angreifen, das finde ich ist super gefährlich. Das finde ich total schwierig. Und das ist eben auch der Punkt, warum ich es schwierig finde, wenn du sagst, ja gut, Nazis haben halt immer auf die Fresse verdient, aber da in zwei Wochen hinzumobilisieren, ist halt inhaltlich schwierig. Das kam halt gestern auch bei der einen Podiumsdiskussion mit Butterwegge, Priester und Freya Küsken. Ist Religionsfreiheit wirklich was, wofür man sich einsetzen soll? Theoretisch würde ich auch als Atheist sagen, nein. Andererseits muss man sich aber immer fragen, also ich muss ja von der Gesellschaft, in der wir leben, ausgehen. Und was trägt es aus, wenn es keine Religionsfreiheit mehr gibt? Also was passiert dann an Diskriminierung, an Ausgrenzung und an Verfolgung? Und das, finde ich, ist einfach ein super wichtiger Punkt dabei. Gibt es noch weitere Statements, kurze Monologe, Nachfragen, Richtigstellungen? Noch nicht. Ich glaube, Sie warten. Das ist sehr gut mit deinen Nachfragen, weil das gibt mir die Möglichkeit, das nochmal explizit deutlich zu sagen. Du hast gesagt, es geht ja darum, ob diese Frau, von der ich sage, sie demonstriert, das Wissen darum hat, dass sie eine Wahl hat. Also jetzt erstmal nur auf der, noch gar nicht auf der Ebene der Abhängigkeitsverhältnisse. Ihr das abzusprechen, dass ihr ein Wissen um die Wahl hat, bedeutet ihr abzusprechen, dass ihr ein politisches Subjekt ist. Das ist das eine. Und das andere, gerade wenn man davon ausgeht, ja, dass sie nicht das Wissen um eine Wahl hat, dann geht es doch genau darum, ja, für eine radikale Linke sie damit zu konfrontieren, ja, ihr klarzumachen, du stehst für ein Leben, für einen Weg, ja, und setzt es ja auch durch im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass wir ablehnen. Und das ist doch bei Nazis genau dasselbe. Ich meine, wenn man da auf so ein Dorf fährt, ja, in zitierten Sachsen, ja, und da die Jugendlichen trifft, wo alle Jugendlichen ringsrum Nazis sind. Natürlich ist das schwieriger, ja, als wenn man irgendwo lebt, wo es kein Problem ist, kein Nazi zu sein. Ja. Dort bist du Outlaw, ja, gehörst nicht dazu, kriegst vielleicht auf die Fresse und so weiter. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Aber deswegen zu sagen, du kannst dich nicht entscheiden, du kannst da nicht wegziehen, ja, es ist nicht richtig von dir zu verlangen, dass du dich anders entscheidest, dass du dich dagegen entscheidest. Das wäre absurd. Ja. Das ist keine politische Haltung, die ich akzeptieren kann. Und dagegen versuche ich zu argumentieren. Das bedeutet nicht, ja, dass ich diese Abhängigkeitsverhältnisse nicht sehe. Ja. Ich sage auch nicht, lasst uns rausgehen und Frauen in Burkas irgendwie, die vom Leib reißen oder was weiß ich, irgendwie militant gegen die vorgehen. Ja. Ist ja gar nicht das, was ich sage. Ich sage nur, es hat schon diese Positionen gegeben, ja, zu sagen, dass dort ein bisschen weniger darauf zu gucken, du armes Opfer, und ein bisschen mehr darauf zu gucken, du bist auch ein politisches Subjekt und als politisches Subjekt verantwortlich bis zu einem gewissen Punkt oder solltest verantwortlich gemacht werden bis zu einem gewissen Punkt für das, was du tust, ja, dass es diese Position schon gegeben hat und dass ich die bedenkenswert finde. Ja. Daraus jetzt irgendwie schon eine Praxis entwickelt zu haben oder zu sagen, das bedeutet, wir müssen genau dieses oder jenes tun. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ja? Ich will einfach nur einen Gedanken in die Richtung lenken. Und das Zweite, was du nochmal nachgefragt hast, war zu sagen, naja, müssen wir am 20. September nicht die Religionsfreiheit verteidigen? Die Religionsfreiheit in der BRD steht am 20. September nicht auf dem Spiel. Ja? Zweifelsohne. Und dieses breite Bündnis, das es dagegen gibt, ja, ist natürlich ein breites Bündnis, das genau für sowas steht, für Religionsfreiheit. Ja? Die auch dafür stehen, ich meine, es ist ja auch ein Unterschied. Und das ist immer auch ein wesentlicher Unterschied. Ich argumentiere auf einer politischen Ebene. Ja? Ich argumentiere nicht als Baustadtrat. Wenn ein Baustadtrat plötzlich die Gesetze anders auslegt, ja, die sagen, eigentlich gibt es keinen Grund dagegen zu verbieten, dass hier eine Moschee gebaut wird. Und jetzt lege ich das aber plötzlich anders aus. Dann ist das natürlich ein problematischer Akt, weil das findet auf der herrschaftlichen, staatlichen Ebene statt. Das ist ein Herrschaftsakt, der dort vollzogen wird. Aber sich politisch dagegen auszusprechen, politisch damit umzugehen, ist nochmal was ganz anderes. Und darum geht es mir. Ich spreche zu euch als Teil einer radikalen Linken, die sich politisch verhält, die nicht die Staatsgewalt hat, ja, und die deshalb als Staatsgewalt organisieren muss und überlegen muss, schlucken wir vielleicht diese Kröte, um dann insgesamt, ja, ein ausgewogenes Verhältnis gesellschaftlich zu haben, weil unsere Ordnung so ist, unsere staatliche. Das sind nicht Fragen, ja, die sich eine radikale Linke stellen sollte. Die Frage ist, wie sie sich politisch dazu verhält. Ja, den ganze Aufruf habe ich gelesen. Habe ich auch zitiert. Und fand ihn ja an sich auch nicht schlecht. Ja? Ich fand nur eben den einen Punkt schlecht. Also es gibt einen Punkt, den ich am Aufruf kritisieren würde. Und das ist tatsächlich diese Trennung zwischen Islam und islamischer Religion. Zwischen Islamismus und der Religion. Das leuchtet mir einfach nicht ein. Ja? Wenn eine Religion in sich einen politischen Anspruch trägt, und das ist beim Islam so, es geht darum, nicht eine Trennung zu haben zwischen Staat und Kirche. Ja? Es geht darum, da eine Einheit draus zu machen. Das ist Teil der Religion. Das heißt nicht, dass es sich nicht ändern kann, ja? Dass sie vielleicht irgendwann anders sein wird, ein anderes Verhältnis dazu haben. Aber zurzeit ist es einfach so. Dann verstehe ich nicht, was das bedeuten soll, diese Religion von ihrem politischen Ausdruck zu trennen. Sie ist Teil des politischen Feldes. Der Islamismus ist eine politische Avantgarde-Bewegung, die eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Interpretation durchsetzen will und in eine bestimmte Richtung zielt. Aber letztendlich trifft das eben auf den Islam insgesamt zu. Und das versuche ich ja zu beschreiben. Deswegen ist das ein politisches Feld, um das es geht, indem ihr eine künstliche Trennung einführt, die so nicht existiert. Und das ist das, was mir absurd erscheint. Und zur Analyse der Kräfteverhältnisse ist es halt... Naja, nächstes. Also, ich habe aber kurz auch noch mal was dazu, nämlich zu deinem politischen. Du leitest ja sozusagen den Islam als politisches Projekt über diese privat- und öffentliche Verquickung her. So ein wenig das Private ist politisch. Wo ich jetzt jenseits des Islamismus, sondern von mir aus gerne auch bei konservativen Muslimen, natürlich ist sehr blöd ist, oder ich als Atheist es schrecklich finde, wie sie ihre persönliche Lebensgestaltung, wie sie ihre Familienstruktur und so weiter auffasst, wie sie es gestalten. Ich es kritisiere und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, ich sehe auch bei Christen das, ich sehe das auch bei Atheisten, dass sie auch eine Lebensführung in gewissem Sinne haben, die ja, ich so nicht teilen kann, ich als ja, Reaktionär manchmal empfinde. Und da ist mir dann noch nicht so ganz klar, was das jetzt, wie aus dieser Verquickung sozusagen der privaten Lebensführung, die dann vielleicht religiös begründet wird über den Islam, die auch scheiße von mir ist, wie da du dann zu der Avantgarde der Al-Qaida kommst. Das wurde mir überhaupt nicht klar. Ich würde da doch irgendwie Differenz eher sehen. Ja, ich wollte einfach jetzt nochmal nachfragen dann. Mal etwas sachlicher formuliert, das Problem ist doch dann, was sage ich denn aus deiner Perspektive einer liberalen muslimischen Gemeinde, und die gibt es zumindest in Frankfurt tatsächlich, sage ich denen, haha, ich weiß ja, was ihr wirklich wollt, ihr tut ja nur so, weil ihr seid ja Moslems, oder sage ich denen, ihr versteht eure Religion falsch, weil die dominante Strömung im Moment ist eine fundamentalistische, und was ihr da gerade abzieht, ist, also ihr habt es nicht verstanden, wenn ihr richtige Moslems sein wollt, dann müsst ihr es machen wie in Saudi-Arabien. Und das ist doch das Problem, was ich mir einkaufe, wenn ich diese Trennung nicht mehr mitmache und wenn ich sage, ich weiß jetzt wirklich und ich bestimme strategisch, wie ich so eine Religion einzuschätzen habe, und es gibt einen überwiegenden Anteil von Fundamentalisten, und deswegen kann ich diese Religion als Ganzes eigentlich nicht mehr als Religion ansehen, sondern muss sie als gesamtes politisches Projekt begreifen. Und das ist doch ein Problem und eine Vereinfachung. Gibt's noch? Ja. Wenn ich gerade eine... Geht das? Okay, wenn ich gerade eine Anmerkung zu deiner Anmerkung machen darf, ist, dass du ja der Meinung bist, dass eine künstliche Trennung zwischen Islam und Islamismus du wohl befürwortest, da und du die Schwierigkeit siehst in einer liberalen Gemeinde in Frankfurt, das würde ich keinsterweise bestreiten wollen. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Bestrebungen innerhalb des Islams, die zum einen aus wissenschaftlicher Perspektive den Koran historisieren wollen, die aus wissenschaftlicher Perspektive Bestandteile im Koran selbst entdecken, um ihn aus feministischer Sichtweise, aus säkularer Sichtweise interpretieren. Und die andere Sache, mit dem ich Probleme habe, wo ich auch mit dir d'accord gehe, ist eben diese künstliche Trennung zum Islam und Islamismus. In gewisser Weise, das ist ja der Begriff Islamismus, wird ja auch von verschiedenen Autoren, Künstlern und so weiter auch benutzt, und den würde ich auch benutzen wollen. Also zwischen Islam und Islamismus, es ist nicht nur eine künstliche Trennung. Allerdings, wo ich aber meine Schwierigkeiten habe, ist eben dieser Ismus, weil der Islamismus entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern bezieht sich ja in konsequenter Weise auf den Islam. Und In meiner Sichtweise ist der Islamismus nicht in irgendeiner Art von missbrauchter Religion Islam. Er ist auch kein Alkohol und Alkoholismus. Alkohol in geringen Maßen ist verträglich und der Alkoholismus in großen Maßen ist nicht verträglich. Und diese Sichtweise wird eben reproduziert, indem man nämlich diese künstliche Trennung zwischen Islam und Islamismus zu schaffen versucht. Der Islamismus als politische Bewegung ist in einer historischen Konstellation entstanden, wo nämlich der Islam als ein Bestandteil einer Herrschaftskultur mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches Atatürk 23 das Kalifat abgeschafft hat. Und die größte Trauer, die Islamisten haben, ist nicht irgendwie, dass die Juden unter ihnen leben, also im Nahen Osten, sondern die größte Trauer, die Islamisten haben, ist eben die Tatsache, dass Atatürk nämlich das Kalifat abgeschafft hat. Und das Kalifat ist nach dem islamischen Verständnis her das einzige überhaupt definierte Herrschaftsanspruch, überhaupt das einzig legitimierte System, das anerkannt wird. Und deshalb sehe ich einerseits, dass Islamismus... Ich bitte vielleicht die historische Geschichtsschreibung gleich noch ein wenig draußen zu machen und zur Frage ein wenig zurückzukommen. Da bin ich ein bisschen... ist neben der Spur, was war die Frage gewesen, aber jedenfalls, um das vielleicht noch beenden zu dürfen, finde ich schwierig und finde ich, dass es notwendig ist, zum einen den Begriff des Islamismus weiterhin zu führen, ihn eben als eine reaktionäre Bewegung zu bewerten und ihn auch als reaktionäre Bewegung anzugreifen, die eben in einer politischen Konstellation Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Andererseits warne ich davor, hier eine künstliche Trennung zwischen Islam und Islamismus zu schaffen, weil der Islamismus Bestandteil des Islams selbst ist. Okay. Mengenlehre, Islam und Islamismus. Okay. Erst noch weiter. Also ich würde auch widersprechen, dass es den Islam gibt, genauso wenig wie es irgendwie die christlichen Kirchen oder die christliche Kirche gibt. Also es gibt ja zum Beispiel Sunniten, es gibt Schiiten, es gibt verschiedenste Auslegungen irgendwie des Korans. Und ich möchte also allen Moslems irgendwie zu unterstellen, sie seien der Meinung irgendwie, wir müssten in einem Gottesstaat leben, halte ich irgendwie für ausgesprochen problematisch. Also ich wollte ja auch noch mal kurz auf den Punkt Verhältnis Islam-Islamismus. Ich denke, dass wir da ein Stück weit in der Diskussion aneinander vorbeigeredet haben. Was die Unterscheidung, dass Islam und Islamismus was Verschiedenes ist, auf was dies abhebt, ist ja schlicht und einfach das Konstrukt einer religiösen Tradition, einer religiösen Wesenheit namens Islam, die seit 1400 Jahren besteht und die mehr oder minder unverändert existiert. Und gegen dieses Konstrukt muss man sich natürlich positionieren. Der Islam hat, oder diese Religion hat eben entsprechende Veränderungen durchgemacht, macht heute Veränderungen durch. Es gibt dieses Wesen nicht. Punkt. Das ist der rationale Kern dieser Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus. Wir müssen davon aber abheben, den Versuch, den Islamismus zu einem Epiphänomen oder zu einem Randphänomen zu erklären, darüber, dass die Mehrheit der Muslime eben auf einem wunderbaren Trip ist und das einzige Problem eben der verschwindenden Minderheit, die überhaupt nicht repräsentativ ist. Das ist aber auf einer empirischen Ebene angesiedelt. Das ist die reale Entwicklung, die diese religiöse Richtung heute durchmacht. Und da triffst du natürlich was, wenn du diese Unterscheidung einklagst, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass man das nicht eben reduzieren darf. Aber deswegen kannst du diese andere Ebene nicht auslöschen. Das müssen wir beides miteinander verbinden. Und wir reden aneinander vorbei, wenn wir diese beiden Probleme gegeneinander ausspielen. Ja, vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist ja, ich habe versucht, das klar zu machen, indem ich gesagt habe, ich rede nicht über den Islam, sondern ich rede über das Konkrete. Ja. Damit habe ich versucht, klar zu machen, es geht mir um die empirische Ebene. Ich würde dir vollkommen zustimmen. Natürlich gibt es nicht das Wesen des Islams. Ja. Deswegen habe ich auch immer wieder gesagt, kann schon sein, dass es in Zukunft ganz anders aussieht, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Und Weswegen mir es aber so wichtig erscheint, auf dieser empirischen Ebene herumzuhacken, das hat was mit dieser liberalen islamischen Gemeinde zu tun. Natürlich, so wie die Gemeinde da ist, ja, die ich nicht kenne, aber jetzt mal unterstellt, ja, das wäre halbwegs unproblematisch, auch die leben nicht in dem luftleeren Feld. Ja. Und gerade wenn ich mir anschaue, was im Nahen Osten aus nationalen Befreiungsbewegungen geworden ist, innerhalb kürzester Zeit, ja, welchen Einfluss der politische Islam als Bewegung genommen hat, dann muss man auch sagen, auch da ist eben die Frage, wie klar lässt sich wirklich so eine Grenze auf Dauer ziehen zwischen dieser liberalen islamischen Gemeinde, den dominanten politischen Strömungen des Islams und den Übergängen, die es da gibt. Das heißt nicht, dass ich jetzt von vornherein sage, alle sind gleich schlimm, alle müssen gleich behandelt werden, mit allen muss ich gleich auseinandergesetzt werden. Aber dieses Problem muss man zumindest sehen. Und das bedeutet, mit dem Problem muss man sich auch stellen, dem muss man sich auch auseinandersetzen. Und nun ist die Frage, wie setzt man sich mit dem auseinander? Naja, die Lösung des Bundesinnenministeriums, habe ich schon gesagt, finde ich relativ absurd. Ja? Die stellen genau dasselbe fest. Die sagen, es gibt vielleicht so ein paar Liberalere, die irgendwie so einen Euro-Islam machen wollen. Und dann gibt es Konservative, die aber auch eine Ordnungsfunktion haben. Und jetzt lasst uns mal sehen, dass wir die an einen Tisch bringen und am Ende irgendwie eine Version des Islam rauskriegen, die verbindlich ist in der Bundesrepublik und außerdem noch unproblematisch und schön. Ich glaube nicht, dass Aufgabe und Ziel der radikalen Linken sein sollte, sich auf so eine innerreligiöse Entwicklung und Argumentationsebene überhaupt einzulassen und dort hineinzugehen. Und deswegen, wenn man sagt, da gibt es eine Gemeinde in Frankfurt, die ist eigentlich aus jetziger Sicht unproblematisch, ja, dann kann man immer noch die Kritik, ja, an der Gefahr des sich ausbreitenden Islamismus haben und formulieren. Es ist halt die Frage, ob das dann die richtige Stelle ist, sie da hinzubringen. Ja? Oder ob es bessere Stellen gibt, ob es andere Punkte gibt, an denen es politisch vielleicht angebrachter wäre. Und das ist ein ganz anderer Punkt. Ja? Die Frage, die du am Anfang gestellt hast, wie kommt man denn eigentlich in diesen alltäglichen Verhältnissen, ja, Unterdrückung von Frauen, Hass auf Homosexualität, der sich auch praktisch durchaus äußern kann, in so einer radikalen Avantgarde wie Al-Qaida. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also zum einen glaube ich, dass wenn wir versuchen zu definieren, was das Problem ist, mit dem sich eine Linke auseinandersetzt, wir nicht zu dem Punkt kommen sollten, zu sagen, das Problem sind Terroranschläge. Das Problem ist Gewalt. Also gestern klang es ein bisschen so auf der Veranstaltung vom Heinersdorf-Bündnis. Die haben gesagt, naja, da gibt es diese Ahmadiyya-Gemeinde, die dort eine Moschee bauen wollen, aber die sprechen sich explizit und auch auf ihrer Internetseite gegen Gewalt aus. Ich glaube, das verkürzt das Problem, ja? Das verkürzt die Problematik, um die es geht. Was ich gesagt habe, ist auf der einen Seite, dass es diese politische Avantgarde gibt, dass diese politische Avantgarde dafür steht, Gesellschaft weltweit übrigens umzuwandeln nach göttlichem Gesetz. Und zwar eben nach einer Interpretation, die sie davon haben, nach so einer pseudo-traditionalistischen Interpretation, die sie durchsetzen wollen und die dann aber Konsequenzen hat, durchaus auch für die private Ebene, ja? Also was auf der privaten Ebene sich dann natürlich auch zeigt. Und diese Ebene, dass das umgesetzt werden kann, so eine Überzeugung, dass die Welt so eingerichtet sein sollte, dass die Gesellschaft so eingesetzt sein soll, die gibt es natürlich teilweise schon. Ja? Also auf privater Ebene ist die dann schon verwirklicht. Und Al-Qaida steht nur dafür, das zu verallgemeinern und zum allgemeinen Gesetz zu machen. Und da sehe ich den Zusammenhang. Ich weiß nicht genau, ob es deine Frage beantwortet hat. Ich wollte noch ganz kurz was dazu anmerken, zu der, zu deiner Äußerung, den Mensch als politisches Subjekt zu betrachten. Also klar, auf abstrakter Ebene ist das sicherlich möglich, jeden Mensch als, als Kategorie oder als politisches Subjekt zu betrachten, aber ich halte es für ziemlich gefährlich, den Mensch nicht auch einfach um das Menschsein wegen verteidigen zu können oder irgendwie beurteilen zu können. Also du hast es aufgemacht an dem Beispiel der Frau mit Kopftuch und also mir ist natürlich bewusst, dass sie damit eine gewisse politische Haltung symbolisiert oder zum Ausdruck bringt, aber das irgendwie universell anzuwenden, ist finde ich, führt in eine Sackgasse so, weil ich meine, es gibt in jeder Gesellschaft gibt's politische Akteure und dass die natürlich nicht im, wie er gesagt hat, im luftleeren Raum agieren, sondern dass das aus einer Basis erwächst, ist ja völlig klar. Aber ich meine, dass es in Israel, dass der CSD militant verhindert wird von fundamentalistischen Juden, dass in aller Welt politische Islamisten oder politische Muslime, wie auch immer, eine Weltordnung verfolgen, die angreifbar ist und die wichtig ist anzugreifen. Und dass es auch sonst irgendwie in jeder Gesellschaft eben unangenehme Richtungen gibt. Ich glaube, das ist doch auch der Grund, warum wir als radikale Linke überhaupt politisch aktiv werden. So, das ist auch der Grund, warum ich dahin will, wo Le Pen und seine Kollegen auftreten, weil das die politischen Akteure sind, die ich angreifbar machen will. Und deswegen will ich auch dahin, wo irgendwelche Islamistenkongresse abgehalten werden. So, das will ich auch angreifen. Aber ich will doch nicht den Mensch als politisches Subjekt, wie du gesagt hast, ganz universell irgendwie aufgliedern und so halt in verschiedene Kategorien angreifbar machen. Das halte ich für gefährlich. Gibt es noch weitere Nachfragen, Anmerkungen? Sammeln wir? Ja. Immer. Ja, ich möchte nochmal auf den kulturellen Rassismus zu sprechen kommen. Also das Problem am kulturellen Rassismus ist, dass er zwar vorgeblich über andere Sachen redet als der biologische Rassismus, dass er eine Kultur herbeizieht, bestimmte tradierte Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Was in diesem Diskurs aber gemacht wird, ist, also in diesem Diskurs des Kampfes der Kulturen, das wirklich blockmäßig aufzuziehen und das gegeneinander auszuspielen. Und das Problem ist halt, wir können natürlich auf einer theoretischen Ebene über Kulturen reden und wir können auch differenzieren. Wir können irgendwie konstatieren, dass Kulturen nichts sind, was sich nicht verändern würde, was keine Geschichte hätte. Im Diskurs, der im Rest der Gesellschaft stattfindet, wird allerdings über eine Form der Kultur gesprochen, die den Charakter einer ewigen Kultur hat. Das heißt, da sozusagen geht die Möglichkeit zu differenzieren verloren. Und wenn das sozusagen diese Form der kulturalistischen Ideologie praktisch wird in der Gesellschaft, woran macht die sich dann fest, wenn ich über eine arabische Kultur spreche oder über eine afrikanische Kultur? Dann ist das wieder verknüpft mit sozusagen dem Aussehen der Menschen und kriegt halt wieder diesen Aspekt des Biologischen zurück. Wenn ich mir beispielsweise angucke, irgendwie seit 9/11, um wie viel länger Leute, die vielleicht schwarze Haare haben und ein bisschen dunklere Hautfarbe, in den Sicherheitssperren der Flughäfen stehen, woran macht sich das fest? Da wird ja sozusagen nicht deren Kultur kritisiert, sondern die Leute werden aufgrund ihres Aussehens angegriffen. Und deshalb finde ich es auch wichtig, diesen Unterschied zu machen zwischen der Privatsache der Religion und einer politischen Bewegung, weil die, sobald man sagt, die Angehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder im weiteren Sinne einer Kultur ist Privatsache, dann ist das erstmal eine Unschuld, sozusagen eine Unschuldsvermutung, die man den Leuten gegenüberbringt und sagt, ihr, okay, vielleicht haben viele Leute halt Mist im Kopf so, aber das haben überall die Leute und das ist kein Grund, sich speziell jemanden rauszugreifen. Den Grund habe ich, wenn Leute irgendwie aufgrund von einem scheiß Weltbild sich politisch organisieren und tätig werden gegen andere Menschen oder für eine Gesellschaft, die ich nicht will. Und an dem Punkt kann ich ansetzen und sie angreifen. Wenn ich vorher ansetze, habe ich immer das Problem, dass ich im Rest der Gesellschaft in einen Diskurs auf einmal gerate, in den ich überhaupt nicht kommen will. Ja, ich wollte auch noch mal nachfragen, und zwar finde ich den Punkt problematisch zu sagen, naja, das sind ja vielleicht jetzt noch keine Islamisten, sondern das sind vielleicht liberale Muslime, aber man sieht ja im Nahen Osten, wie schnell sich das verändern kann. Also das sind potenzielle Islamisten und deswegen ist die Trennung zwischen Islam und Islamismus überflüssig. Das halte ich für hochproblematisch, weil ich kann ja nicht den Leuten vorwerfen und kann sagen, da ist eine potenzielle, die verändern sich potenziell so. Also ich kann ja auch sagen, diese Leute in Frankfurt, in dieser Moschee, die können morgen auch Atheisten sein. Man weiß es nicht. Also sie können sich so oder so verändern, aber ihnen sozusagen schon vorzuwerfen, dass sie ja eigentlich potenzielle Islamisten seien, weil sie sich ja so entwickeln müssten, halte ich für hochproblematisch. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch sagen, da würde mich tatsächlich mal fragen, wie du zu dem stehst, was der Herr da vorne im blauen T-Shirt gesagt hat, dass eine Religionsauslegung nicht im freien Raum steht und dass ja so ein Ismus, so eine politische Seite eigentlich ja in jeder Religion vorhanden ist, weil jede Religion ist ja mit ihrem Gottesanspruch auch absolut, weshalb es ja tatsächlich eine logische Argumentation ist zu sagen, naja, die Fundamentalisten müssten sich eigentlich durchsetzen, wenn sie tatsächlich die Religion ernst nehmen. Das wäre ein entscheidender Punkt. Also ist ja eine Tendenz, könnte man ja vielleicht auch im Christentum sehen, dass das immer radikaler wird, immer mehr Leute in Freikirchen gehen. In Berlin gehen, glaube ich, jeden Sonntag 80.000 Menschen in die Kirche, 40.000 davon in Freikirchen. Und auch jetzt hinten Frankfurt ist zum Beispiel auch ein sehr christlicher Hassprediger, bei denen jetzt einige Linke auch eine Internetseite gemacht haben, die irgendwie selber Satan heißt und der auch tatsächlich zu Pogromen in Afrika aufruft, wo der größte Teil seiner Gemeinde ist. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, das, was du da vorne gesagt hast, mit dem, dass Religionen ja immer so den Anspruch haben zu Ismus, du hast halt nur von Islam geredet, ich würde sagen, das ist schon ein Bestandteil von Religion und deswegen sollte man auch gegen diese liberalen Religiösen vorgehen, aber dann sollte man sie auch bitte als liberale Religiöse kritisieren. Ja, gibt es noch weitere Fragen oder mal Antworten vielleicht? Ja, vielleicht wieder von hinten. Ich habe nicht gesagt, also dann wäre ich missverstanden worden, dass die Leute, die eine liberale Interpretation des Islam haben, dass die auf jeden Fall Islamisten wären. Ich finde es aber merkwürdig oder falsch zu sagen, naja, vielleicht werden die Atheisten, vielleicht werden sie Islamisten, vielleicht bleiben sie so. Deswegen sage ich, um das beurteilen zu können, geht es darum, sich anzuschauen, was dominante Strömungen sind. Also welche Entwicklungen tatsächlich gerade vorherrschend sind. Und das definiert die Dringlichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und an welchen Punkten man sich dann damit auseinandersetzt, ist nochmal eine andere Frage. Ja? Auch mit denen kann man sich ja auseinandersetzen, wie sie sich dazu stellen, was es für dominante Strömungen gibt, ob sie sich davon nicht abgrenzen müssten und so weiter. Ja? Weil diese Grenzen sind tatsächlich, sie sind künstlich. Und wenn sie nicht von den Leuten selber gezogen werden, dann werden sie gar nicht gezogen. Was ich nicht sagen will, ist, es gibt eine logische Notwendigkeit oder überhaupt irgendeine Art von Notwendigkeit, dass so eine Entwicklung einsetzt und dass man das deswegen den Leuten so vorwerfen müsste. Also das wäre zu stark, das ist nicht das, was ich sagen will. Das ist nicht das Problem, auf das ich hinweisen will. Mit dem, was hier vorne gesagt wurde, habe ich weitgehend übereingestimmt. Ich dachte nicht, dass ich alles kommentieren muss, was gesagt wird. Und versuche deswegen, mich eher so auf die Kritik bzw. Fragen zu konzentrieren, die an mich gestellt wurden. Du da oben hast gesagt, naja, die Religion selber anzugreifen, das ist halt problematisch. Zum einen gibt es eben diese rassistische Diskriminierung, ja, die du beschrieben hast. Leute werden länger kontrolliert und so weiter. Es wird an ihren äußeren Merkmalen festgemacht und die Kultur wird ihnen als ewig beschieden. Das ist was ich sage, das ist ein wesentlicher Punkt in der Auseinandersetzung, der für die Linke entscheidend ist, sich damit auseinanderzusetzen, was ist jetzt eigentlich genau das Rassistische daran? Also die Sachen, die du beschrieben hast, sind Rassismus. Das Einzige, was mich gestört hat an deiner Ausführung, wo du dann auch wieder diesen Schwenk gemacht hast, zu sagen, ja, deswegen sollte man dann die Religion Privatsphäre sein lassen, dass du davon ausgegangen bist, es gibt das politische Subjekt, das politische Projekt, das ist organisiert, und die Religionsausübung, ich ergänze, ist unorganisiert. Und das glaube ich nicht. Ja? Die Organisierung findet eben auch schon auf Ebene von Gemeinden statt. Ja? Religionsausübung ist auch schon was Organisiertes, kann auch schon einen politischen Anspruch in sich tragen. Und deswegen ist es ja so schwierig, da zu sagen, da ist ganz klar, wo die Linie verläuft, wo gut und wo böse ist. Und deswegen diese ganze Diskussion. Und jetzt noch zum Menschen als politisches Subjekt. Ich habe deine Argumentation, ehrlich gesagt, nicht verstanden. Weil du, also ich versuche es mal zu rekonstruieren und zu sagen, wo für mich das Problem liegt. Du hast gesagt, es gibt doch politische Akteure. Le Pen zum Beispiel, Al-Qaida, zu denen man dann hingeht und gegen die man protestiert. Ja? Also die letztendlich die Herrschaftsverhältnisse ausmachen und bestimmen und festlegen und so weiter. Und dann gibt es die einzelnen Menschen, die sind einfach nur, ja, jetzt interpretiere ich dich, die sind dann einfach nur so Opfer dieser Machenschaften. Und das, glaube ich, ist insgesamt eine falsche politische Einschätzung. Politische Herrschaft wird immer auch getragen durch Anerkennung. Ja? Natürlich gibt es Zwänge, ja? Wissen wir alle. Aber zu diesen Zwängen kann man sich verhalten. Und zwar auf verschiedene Art und Weise verhalten. Und worum es mir geht, wenn ich sage, die Leute als politisches Subjekt anzusprechen, ist nicht, dass sie sich einem Zwang fügen, ja? Und sagen, naja, ich kann wirklich nicht anders. Sondern, wenn sie dann den Zwang mitmachen, wenn sie den Zwang anfangen, selber auszuüben. Wenn sie nicht einfach nur so gezwungen agieren. Und das ist eine Verantwortung, die bei den Einzelnen liegt und die man, wo es notwendig ist, wenn überhaupt so etwas wie eine politische Bewegung geben soll, die Einzelnen auch auf dieser Ebene anzusprechen. Ja? Vielleicht mal ein Beispiel. Ja? Es wäre absurd zu sagen, naja, die Leute gehen in die Geschäfte und bezahlen mit Geld und sie gehen arbeiten, um Lohn zu bekommen. Ja? Und damit tragen sie und reproduzieren sie das gesamte gesellschaftliche System. Obwohl das natürlich stimmt. Ja? Das ist genau das, was sie damit machen. Ja? Sie reproduzieren den Kapitalismus. Jetzt einfach nur zu sagen, naja, also ich kritisiere dich dafür, dass du den Kapitalismus reproduzierst. Das wäre zu einfach gedacht. Aber trotzdem lassen sich die Leute als politische Subjekte ansprechen, die eine Haltung einnehmen können zu dem und die entweder auf Veränderungen zielen können, ja? Die Abschaffung des Kapitalismus, oder die sagen, na, eigentlich ist das alles auch noch prima. Ja? Da wird leistungsbelohnt und was weiß ich, was es da alles für Quatsch gibt. Und diese Ebene wegzuschneiden, das fände ich verkehrt. Ja? Die Ebene kommt es mir eigentlich an. Ja, dann wollen wir vielleicht Schluss machen. Okay, machen wir Schluss. Ich kann nicht irgendwo eine Meldung, ich will jetzt nicht kurz nicht abwürgen. Machen wir noch eine kurze Frage. Ja? Soll ich? Ja, alle Punkte vor. Und zwar sehe ich ein Problem darin. Also wir sind uns ja, was Rassismus angeht, Rechtsterrorismus angeht, eigentlich nicht einig. Wir hatten jetzt am Freitag vor allem ein bisschen die Begriffswechselerei darum, was nun Rechtsextremismus, Rechtspopulismus ist. Aber an sich sind wir uns ja über die entsprechenden Auswirkungen einig. Also die Funktion der Rassisten. Welche Funktion sie ausüben, welche Programmatik sie ausüben. Das Problem, das ich jetzt eher sehe, ist gegen die Islamisten. Es wird hier immer der Begriff Islamkritik verwendet. Und den Begriff Islam ist ja, kann man irgendwie weit dehnen, der wird, sagt man, verhalten sein, ist durch die Religion begründet, bezieht sich auf die Religion, man weiß nicht so recht. Aber jetzt kann man das eigentlich viel einfacher machen und sagt einfach, muslimische Konservative oder konservative Religion, konservative Elemente. Es geht ja eigentlich alles dasselbe. Es ist die Unabhängigkeit von repressiven Strukturen, Selbstbestimmung, keine Unterdrückung, wie auch immer. Das finde ich interessant, dass man ausgerechnet auf Moslems ganz andere Begriffe anwendet, als wir hier zum Beispiel auf uns anwenden würden. Nur weil wir das eben großartig alles definieren, zum Beispiel, dass man sagt, dass man sagt, die wollen das wirklich Gesetz durchsetzen. Warum sagen wir nicht einfach, die wollen ihre Ansichten durchsetzen? Und zwar vor allen Dingen zuerst bei Moslems und dann wahrscheinlich bei uns. Die wollen ja den Diskurs beherrschen. Vor allen Dingen zuerst unter Moslems. Die wollen den islamischen Religionsunterricht. Die wollen ihre Kleidervorschriften erlassen. Oder Frauen haben das nicht selber freilichen. Warum sagen wir das dann nicht einfach Konservatismus? Warum ist da das Label Islamkritik so wichtig? Kann ich verstehen, allgemeine Kritik an Gläubigkeit und so weiter. Aber warum nicht die Funktion der Religion durch die Menschen, um ihre Ansichten durchzusetzen, ihr Konservatismus? Ja, das hat eben was damit zu tun, wenn wir jetzt so reden würden, ja, und sagen, ich schlage mal was anderes vor als Konservatismus, ich sage mal anti-emanzipatorische Bestrebungen. Ja? Wir sind gegen anti-emanzipatorische Bestrebungen fertig. Naja, das ist relativ abstrakt und wolgisch. Ja? Und gerade solche Aussprachen wie hier dienen ja dazu, sich darüber klar zu werden, wie das eigentlich gefühlt ist, was damit gemeint ist. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, konkreter zu werden, dann auch konkrete Verhältnisse zu benennen und zu bezeichnen. Und deswegen glaube ich, ganz oft, ja, bei dieser Konferenz wurde gesagt, wir sind natürlich alle für Religionskritik. Ja? Da wird plötzlich alles gleich. Und manche Sachen sind aber gar nicht gleich. Deswegen habe ich versucht, Differenzierung einzuführen. Das heißt nicht, dass alles, was ich nicht genannt habe, ja, automatisch gut wäre. Ich habe versucht, konkrete Verhältnisse zu beschreiben. Ja? Immer noch sehr abstrakt, ja, zugegeben. Aber doch konkreter zu beschreiben, worum es geht. Und wo ich denke, wo eine Kritik ansetzen sollte, wie die Kritik aussehen sollte. Und damit hängt es zusammen. Ja, noch ganz kurz zu und dann. Vielleicht eine kurze Anmerkung zu den Konservativen. Das ist der Dschihadismus oder Islamismus ist ja nicht konservativ, sondern ist ja eine Reaktion auf die Moderne. Von daher hat er eine eigene Dynamik und richtet sich also je nach Welt, also sein Bestreben ist die Weltherrschaft und hat von daher zum Beispiel die Frau mit der Burka, gibt es, habe ich gerade heute recherchiert, gibt es so ein Video, habe ich gehört, wo Frauen mit der Burka, die hier leben, also vor dem Kölner Dom stehen und sagen, wir dürfen nicht rein in den Kölner Dom mit der Burka. Das gibt es im Internet, dieses Video. Jetzt waren wir dann am Kölner Dom und haben gefragt, wie das ist. Und da hieß es dann sofort, natürlich können die rein, da gibt es Papier, wenn es irgendwelche Probleme gibt, gehen wir da mit. Und natürlich können die im Kölner Dom. Also da wird eben, die Burka ist ja nicht nur im Kleidungsstück, sondern ist die Demonstration, besonders wenn man sie hier trägt, wo man nicht muss, eine Demonstration des politischen Islam. Und da wird wirklich Kriegspropaganda gemacht. Also es werden falsche Sachen behauptet, es wird Desinformationskampagnen gemacht. Das ist wie im Kalten Krieg sozusagen. Und das ist was Dynamisches, nichts Konservatives. Okay. Auch wenn ich selber aus prinzipiellen Gründen die Gotteshäuser und deswegen auch nicht den Kölner Dom betrete, seit einigen Jahren. Ich habe das noch nie gesehen, dass irgendwelche Burka-Frauen, also in Köln laufen schon welche rum, das ist so. ich ganz froh bin, Sie haben zumindest mir den Eingang in meine linken Kneipen noch nie verwehrt. Ich glaube, da würde ich dann auch handgreiflich werden, wenn das mal passieren sollte. Ja, vielen Dank an mich als Referent. Ja, danke an euch.